Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir quatschen wollt, über was auch immer, das hier ist meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreichen könnt, hier in Köln im Studio 0180 5678 111, und die Faxnummer, die lautet 0180 5678 110. Ganz offene Sendung heute für alle eure Themen. Und zusätzlich würde ich mich gerne mit euch unterhalten über den Top-Skandal überhaupt heute. Alle großen Boulevardzeitungen titeln. Ich habe hier die Bild-Zeitung, da steht groß drauf: Harald Schmidt beleidigt Cleansea. Er nannte ihn Schwabenschwuchtel und Warmduscher. Und der Kölner Express auch: Schwabenschwuchtel-Affäre, DVB will Harald Schmidt verklagen. Ich wüsste gerne eure Meinung. Darf Harald Schmidt Klinsmann eine Schwabenschwuchtel oder einen Warmduscher nennen? Ich finde, Harald Schmidt darf alles. Dann darf er das hier auch. Was ist eure Meinung, eure Auffassung? 0180 5678 111. Meine Telefonnummer. Mein erster Gesprächsteilnehmer heute Nacht ist Stefan, und der ist 22. Guten Morgen. Hallo Domian. Hi. Guten Morgen. Ja, Stefan. Also erstmal ganz kurz zu dem Klinsmann. Ja. Und zwar wollte ich mal sagen, ich denke mal, dass da Harald Schmidt das nicht darf, weil ich sag mal, es ist für ihn eine Beleidigung. Ja. Aber es war Satire. Es ist ein Spaß. Ja, das wird aber nicht jeder wissen. Ist das eine Beleidigung? Ich finde, also wenn es eine Beleidigung ist, dann ist es diskriminierend für die Schwaben und diskriminierend für die Schwuchteln. Also wenn man es überhaupt so sehen will. Ja, gut, okay. Das ist nicht dein Thema, glaube ich, ne? Nein, oder? Also mein Thema ist, kommt daher, meine Freundin ist 22 und lässt mich seit einem halben Jahr nicht mehr ran. Deine Freundin ist 22, genauso ja. Wie du, und lässt dich seit einem halben Jahr nicht mehr ran. Warum? Also, warum nicht? Keine Ahnung. Also jetzt ist sie gerade im Schlafzimmer drüben und schläft zum Glück, weil das könnte ich jetzt nämlich nicht machen. Ja. Weil ich habe noch niemanden zum Ansprechen gefunden. Mhm. Und da. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? 2 Jahre und 3 Monate jetzt. Ja, und also bis dann vor 6 Monaten lief alles ganz normal und glatt? Ja, eigentlich einwandfrei. Gab es denn da irgendwie ein Ereignis? Habt ihr gestritten? Ist irgendwas vorgefallen? Ja, es war so gewesen, sie hat abgenommen. Mhm. Sie war damals molliger gewesen, sie ist 1,60 Meter und jetzt wiegt sie halt nur noch 40 Kilo, 41. 41 Kilo? 41, 42 manchmal, aber mehr auch nicht, bei 1,60 Meter. Und ich sag mal, da habe ich ihr halt gesagt, vor einem halben Jahr, weil es jetzt, weil der Sommer auch wieder bald kam, also so gehe ich nicht mit ihr ins Freibad, weil sie immer sagt, ich soll mitkommen und so, und alleine macht sie Spaß. Dann habe ich auch gesagt, das mache ich nicht, weil du siehst mir schon so aus, als wenn du jeden Moment umkippen würdest. Weil sie raucht sehr viel. Und seitdem funktioniert das nicht mehr? Ja, seitdem kann man sagen, ist er wie abgeblockt. Das war dann aber schon, ist aber schon ein bisschen länger, ne? Wenn das von letztem Jahr freibadmäßig. Nee, das war dieses Jahr, also vom halben Jahr jetzt habe ich ihr das gesagt, also ich dieses Jahr wegen Freibad. Sag mal, wenn sie jetzt so dünn ist, 41 Kilo wiegt, finde ich extrem wenig. Kann es sein, dass sie sehr krank vielleicht ist, dass sie magersüchtig ist oder brech- und magersüchtig? Brech- und magersüchtig ist er nicht, weil ich bin halt jeden Tag mit ihr zusammen, und da ja, weiß ich, dass ihre Mutter ist auch so dünn. Jetzt mal so nebenbei und auch so klein. Aber das Problem ist, sie war damals ein bisschen molliger und ist halt so dünn und gefällt sie so. Und ich sag mal. Also auf jeden Fall, seit das jetzt so ist, dass sie so dünn ist, läuft bei euch im Bett gar nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Wie begründet sie das denn dir gegenüber, dass sie keinen Bock mehr hat? Ja, weil nicht immer ein Zungenkuss, wenn ich ankomme, will kuscheln oder sowas. Ja. Wie begründet sie das denn? Was sagt sie denn zu dir? Keine Lust, keine Zeit, wir bemüht, ich will schlafen. Fragst du sie denn richtig, ja, wie auch immer sie heißt, was ist denn los? Und Anja heißt sie. Anja, warum nicht? Was ist denn, was geht in dir vor? Machst du das? Fragen tust du nicht, also ansprechen darauf jetzt auf Sex nicht, aber ich frage sie immer, was mit ihr los ist, ob sie irgendein Problem hat mit irgendwelchen Leuten oder. Also Stefan, ich finde, das allererste, was du machen solltest, ist, dass du sie gezielt auch darauf ansprechen solltest. Auch auf die Thematik Erotik, Zärtlichkeit und Sexualität. Kann es sein, dass das vielleicht schon aus dem Alltag her so ist? Wie? Dass es vielleicht schon Alltag geworden ist, da wir jetzt schon seit einem Jahr in der Wohnung zusammenleben, kann das sein? Nein, da ist irgendwas anderes im Busch, irgendwas stimmt da nicht. Aber was? Und wenn sie dann immer noch mauert oder sagt, dass sie das nicht will, dann musst du ihr halt klar machen, dass es für dich ein großes Problem ist und dass du auch ein Recht darauf hast, da irgendetwas zu erfahren. Ein weiterer Schritt wäre vielleicht, dass ihr beide mal zusammen, wenn sie sich dazu bereit erklärt, zu einer Paarberatung geht, eine Paartherapie oder erstmal eine Beratung. Also in dem Thema, was du gerade gesagt hast, habe ich schon gesagt, dass ich das auch gerne wieder machen möchte. Oder das Problem ist halt, sie stellt sich in der Sache stur und blockt völlig ab. Ja. Das verstehe ich nicht. Das ist bei ihr, was ich bei ihr kriegen kann, ist ein Bummikuss und da kann ich mir auch auf Deutsch gesagt. Okay, der Sachverhalt ist jetzt völlig klar. Ich wiederhole das nochmal, du musst sie darauf ansprechen und wenn sie das so nicht will im Gespräch zwischen euch beiden, dann leg ihr doch diese Idee mal nahe mit der Paarberatung. Eine andere Lösung sehe ich da gar nicht. Sonst lebt ihr ständig nebeneinander her und das ist ja auch kein Leben. Sonst ist halt die Beziehung eigentlich ganz gut. Wir streiten uns kaum mit, also nur... Ja, deswegen ist dann ja auch eine Vertrauensgrundlage da, dass man sich so miteinander unterhalten kann. Also das klappt eigentlich sehr gut. Mhm. Aber ich sag mal, da fehlt trotzdem das gewisse Etwas. Also Stefan, mein Rat, mein Tipp hast du jetzt erfahren. Mhm. Okay. Sieh mal zu, was du daraus machst. Mhm, alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss noch. Tschüss. Bernd begrüße ich jetzt. Und Bernd ist 30 Jahre alt. Hallo Bernd. Ah, guten Tag, Domian. Ja, Bernd. Was führt dich zu mir? Ja, erstmal großes Kompliment an deine Sendung. Es ist großartig, Spitzenklasse. Dankeschön. Hört man ja doch immer wieder gerne. Also, jetzt zu deinem Thema. Mein Thema ist Leben ohne Sexualität. Leben ohne Sexualität. Betrifft dich das selbst? Ja. Warum? Nun, eigentlich schon seit immer. Mir ist im sechsten Schuljahr unten reingetreten worden von einem Klassenkameraden. Und seitdem, das war noch kurz vor der Pubertät, seitdem habe ich eben auch nicht kennenlernen können, wie es ist. Ja, also hattest du sehr schwere Verletzungen. Sind die Hoden beschädigt worden, extrem verletzt worden? Ja, ich habe ein Viertelhoden noch. Mhm. Das heißt, dass du auch gar keine sexuellen Bedürfnisse kennst? Oder wie Nein, kenne ich nicht. Die kennst du nicht? Ich kenne keinen Drang. Mhm. Heißt das auch, dass du noch nie in deinem Leben onaniert hast? Ja, das stimmt auch. Mhm. Hast du auch noch nie eine Erektion gehabt? Nein, er hängt immer unter. Mhm. Ich kenne es nicht anders. Mhm. Wenn man das nicht anders kennt und wenn man diese Gefühle nicht kennt, so wie du das jetzt bei dir beschreibst, ist es für dich ein Problem oder kannst du sagen, ich kann damit so auch leben? Ich möchte das dafür plädieren. Ich kann so leben. Es ist kein Problem für mich so zu leben. Du hast natürlich dann wahrscheinlich auch noch nie eine Freundin gehabt, ne? Ich unterscheide zwischen Freundin und Liebschaft. Also ich meine jetzt eine Liebschaft. Eine Liebschaft habe ich noch nie gehabt. Nicht, nein. Dann gab es in deinem Leben, also in deinem Erwachsenenleben oder seit deiner Pubertät an, auch keine Zärtlichkeit, keine Erotik. Es muss ja nicht alles immer im Sex enden, also auch keine zärtlichen Erfahrungen. Nein, eben nur Liebe im wahrsten Sinne des Wortes. Also im platonischen Sinne. Ja. Mhm. Hast du denn dennoch manchmal Sehnsucht danach, vielleicht, ich weiß es, eine Frau mal zu streicheln, sie in den Arm zu nehmen? Nein. Überhaupt nicht. Mhm. Ich lese, es ist auch so, ich habe ja weder positive noch negative Erfahrungen. Oder wenn man es genau nimmt, durch den Tritt eben halt nur negative Erfahrungen damit. Du sagtest du gerade, ja? Und auch in den Medien. Man liest ja nur Vergewaltigung und so weiter, Kriminalität. Und dann, wenn man keinerlei Eindruck hat, nimmt man den negativen Eindruck mit. Mhm. Sagst du mir nochmal, wie alt du warst, als das passiert ist? Das war sechste Schuljahr, da war ich 13 Jahre alt. 13 Jahre warst du alt. Mhm. Nun scheint mir das ja dann wirklich ein sehr, sehr schwerer Vorfall gewesen zu sein, wenn du nur noch ein Viertel Hoden, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man ein Viertel Hoden hat, aber wenn du das so sagst, bist du damals operiert worden, warst du im Krankenhaus? Ich bin Ich bin nicht operiert worden, aber ich war beim Hausarzt gewesen. Mhm. Der hat es untersucht gehabt. Ich war auch kurz beim Urologen gewesen. Wo sind denn die anderen, der Rest der Hoden? Das ist zermatscht worden. Und das ist nicht herausoperiert worden? Das ist ein Endoskop eingeführt worden. Mhm. Das ist durch das Endoskop rausgeholt worden. Mhm. Wie haben denn dann damals sich deine Eltern beispielsweise dir gegenüber verhalten oder auch die Ärzte? Wie haben die dich vorbereitet auf ein solches Leben dann ohne sexuelle Bedürfnisse? Na, der Hausarzt hat mir gesagt, Bernd, du wirst nie können. Mhm. Und er hat das so gesagt, wie es ist. Nun kann man mit 13 Jahren das ja noch nicht so richtig verstehen und realisieren. Wie haben deine Eltern denn dann damals darauf reagiert? Ja, mein Vater hat mit Unglauben darauf reagiert. Mhm. Hat man denn irgendetwas unternommen später, ich weiß nicht, durch künstliche Hormone oder irgendetwas, dich dann doch wieder so herzustellen, wie es normal ist? Man hat mich einer Testosteronbehandlung unterzogen. Das hat aber nichts genutzt. Es ist halt so, dass ich halt aussehe wie ein Mann. Mhm, ja. Wenn du so die Medien verfolgst, zahlreiche Sendungen, Magazine, Talkshows, auch unsere Sendung hier, da geht es ja nun sehr, sehr, sehr viel und sehr oft um Sexualität. Wie empfindest du das? Ich weiß, das ist auch eines deiner Lieblingsthemen. Ja, ich frage dich, wie du das findest, damit im Prinzip eigentlich überhaupt gar nichts anfangen kann. Das ist doch kein fremdes Thema. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, das ist ein fremdes Thema. Dafür kommt es so oft vor. Aber langweilt dich das nicht, wenn du das so hörst, weil du ja selbst keine eigenen Empfindungen und Erfahrungen damit verbindest? Langweilen nicht, dafür interessieren mich die Menschen zu sehen. Mhm, ja. Aber mich bedrückt halt, ich finde es fremd, zwar nicht direkt abstoßend oder eklig, aber befremdend, dass einige Lust empfinden können dabei, weil ich selbst das eben nicht so kenne. Kommt da schon manchmal bei dir doch Neid auf, wenn du erahnst ja, dass das ein Gefühl ist, was ziemlich gigantisch ist, welches man sich durch Sexualität verschaffen kann. Kommt da schon mal Neid bei dir auf, dass du denkst, ah, ich hätte es auch ganz gerne oder ich bin neugierig? Nein. Das nicht? Ich muss da noch etwas sagen. Mhm. 85 auf 86, da war ich im Berufsvorbereitungsjahr gewesen. Mhm. Da haben wir eine Klasse gehabt, fast eine reine Mädchenklasse. Mhm. Da waren nur drei junge Männer drin, mit mir einschließlich. Ja. Da waren mehr als 70% der Mädchen waren hinter mir her. Mhm. Aber du hast denen das klar zu machen, dass das nicht funktioniert, ja. Ja. War sehr schwierig. Bernd, ich sag das nochmal, das ist ja auch klar, das ist ein ganz schwerer Unfall gewesen und eine ganz schlimme Sache, die man dir da angetan hat. Bist du da eigentlich für entschädigt worden? Hast du da Geld für bekommen? Nein. Ist denn da ein Prozess angestrengt worden damals? Nein. Nein. Hast du dich jetzt so mit deinem Schicksal abgefunden oder überlegst du doch nochmal irgendwo einen Spezialisten aufzusuchen, um vielleicht doch noch irgendetwas zu unternehmen oder zu verändern? Nein, das will ich nicht. Ich habe mich abgefunden. Mhm. Damit, oder ich brauche das nicht, weil ich nicht anders kennst, ja. Auch nicht den Hauch eines Eindrucks davon bekommen habe. Habe ich mich abgefunden, damit sozusagen in einem kalten Bett zu sterben später. Mhm. Lieber Bernd, ich danke dir für das Vertrauen, dass du hier bei mir angerufen hast und über dieses dein Schicksal und diese sehr intime Sache zu erzählen. Ich wünsche dir alles Gute. Und wenn du so deinen Standpunkt gefunden hast, wünsche ich dir wirklich viel Glück für dein Leben weiterhin. Dankeschön. Ich bin auch einigermaßen weit gekommen. Ich habe Fachhochschulreife. Mhm. Ich habe einen guten, verantwortungsvollen Beruf. Was machst du? Klinik. In einer Klinik. Was machst du da genau? Ich arbeite als Angestellter mhm. im Hol- und Bringedienst. Ja. Lieber Bernd, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Gleichfalls. Mach's gut. Tschüss. Und nochmals, deine Sendung ist super. Vielen Dank, Bernd. Tschüss. Sören, 20. Hallo? Hallo Sören. Ich wollte über die Schwabenschwuchtel reden, über die dass man das noch so sagen darf. Ja, ich war heute völlig baff, dass die Zeitungen so ein Tara daraus machen. Ja, ich auch. Mein Gott. Also ich habe es auch nicht verstanden, weil ich muss sagen, also man muss ja Witze eigentlich über alles machen können, weil der Witze nicht über alles macht, der diskriminiert ja erst. Ja. Weil wenn ich über irgendwas nicht Witze mache, dann nehme ich was raus und sage, ja, das und das ist halt für mich irgendwas Abstoßendes oder Abwertendes oder wie auch immer. Das heißt also, für dich ist das Ganze überhaupt nicht schlimm? Nee, also absolut nicht. Das ist einfach nur amüsant und das ist lächerlich vom Deutschen Fußballbund, muss ich wirklich sagen. Hast du denn die Sendung von Harald Schmidt gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Ja. Also ich habe köstlich gelacht. Also wir sollten vielleicht mal kurz wiederholen. Ich habe das nämlich auch nicht gesehen, aber unsere Bild-Zeitung hat das alles abgedruckt. Aha. Harald Schmidt hat ein fingiertes Tagebuch von Lothar Matthäus vorgelesen, genau. Was er sich natürlich ausgedacht hat vorher. Und da gibt es eine wunderbare Stelle, da schreibt dann Lothar Matthäus, 16 Uhr, Punkt, kleine Unterhaltung mit der Schwabenschwuchtel, da meint der Klinsmann mit. Ja. Ich mach geschickt auf Kumpel, tue so, als würde ich ihn echt respektieren. Der blöde Warmduscher geht mir glatt auf den Lein. Hahaha. Und so weiter. Ja. Ich finde es völlig unsouverän von diesem Fußballbund, wie nennt man ihn? DFB. Genau. Dass die nicht schmunzeln und denken, ist doch Spaß alles. Aber echt. Ne? Das ist echt lächerlich, dass die sich jetzt darüber vor der WM Gedanken machen. Also, ja. Die müssten eigentlich Wichtigeres im Kopf haben. Vor allem ist das völlig diskriminierend gegenüber allen Schwulen. Ja. Ne? Wenn er denn schwul wäre, was er natürlich nicht ist, na und, wäre ja auch egal, ne? Ja, genau. Ja. Ich glaube, das ist überhaupt das große Tabuthema, was wir in der Welt, in Deutschland noch haben. Wie viele populäre Fußballer sind schwul? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Würde mich auch interessieren. Ich könnte schwören, dass bestimmt 10-20%, na sagen wir 10% dabei sind, die richtig schwul sind. Ja, auf jeden Fall. Also du findest es okay? Ich finde es okay. Und Harald Schmidt soll nur so weitermachen. Ja, das sagen wir natürlich alle. Und er wird es sicher auch tun. Hast du heute Abend die Sendung auch gesehen? Ich habe es heute auch gesehen. Er hat weiter vorgelesen auf dem Tagebuch. Aber es war nicht mehr so hart. Wie schade. Er hat auch die Bild-Zeitung vor sich liegen gehabt. Ja. Hat dann aber nur, du hast sie auch bei dir liegen. Ja. Nur über die nackten Brüste geredet, die da vorne zu sehen waren. Mit der nackte Brüste? Und meinte dann so, sonst fällt mir hier nichts Informatives auf oder so. Ah ja, Steffi übt die Abseitsfalle. Ja genau, dann meinte er irgendwie, die Zeile daneben passt besser, die links Milch. Irgendwas. Muttermilch wird immer besser. Ja genau. Wir machen ja eine Bombenwerbung für die Bild-Zeitung. Ja. Das ist ja gar nicht okay. Aber die Bild-Zeitung schreibt auch, Harald Schmidt sei zu weit gegangen, ne? Ach nee. Also liebe Kollegen, ein bisschen mehr... Also zu weit gehen kann man, glaube ich, bei Witzen gar nicht. Ja, sehe ich auch so. Also du bist ein Harald Schmidt-Fan, guckst weiter Harald Schmidt und hoffst, dass er weiter so macht. Genau, und auch ein Jürgen Domian-Fan. Das ist ja super, ich danke dir. Okay. Tschüss, Sören. Bis denn. Tschüss. Ciao. Was lese ich denn hier? Hier ist jemand jetzt am Telefon, der heißt fast so wie ich. Demian? Ja, hallo. Das ist ja schrill. Heißt du wirklich Demian? Hallo Domian. Du heißt Demian. Wer ist denn da im Hintergrund noch? Ja, hier ist die Philharmonie 92. Die Philharmonie 92? Ja. Was ist das denn? So heißen wir. Wir sind ein Schülerorchester. Aha, in einem Schülerorchester? Mhm. Wo? Wir sind gerade in Morsbach auf Mini-Tournee. Auf Mini? Und haben hier von Leichnam ein Konzert gespielt. Aha, wie viele Leute seid ihr? Wir sind, ja, gut 30. Und die sind alle bei dir um dich herum jetzt? Die sind alle bei mir drin. Das ist ja cool. Schönen Gruß an alle. Ja, wollen wir das mal hören? Ja, hi. Das ist ja wunderbar. Jetzt sag mir erstmal, du heißt wirklich Demian? Ich heiße Demian, ja. Das ist ja scharf. Das ist ja, ja nicht scharf. ich würde auch gerne mit Vorname Demian heißen. Dann würde ich Demian Domian heißen. Kennt ja. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Schneewittchen oder nur die Liebe zählt. Und zwar ist das Stück, was wir aufgeführt haben. Ja. Und zwar ist das eine Seifenoper. Also, das Stück heißt Schneewittchen oder nur die Liebe zählt. Genau. Wer hat ihr habt das selbst komponiert? wir haben das selbst geschrieben. Also mhm. Wir haben das alte Märchen ja. halt zu einer Seifenoper umgeformt. Mhm. Zu einer modernen Seifenoper mit ganz modernen Gags. Und ja, dann haben wir die sieben Zwerge. Da sind halt geklonte Zwerge und der schwule Zwerg mhm. und der Chefzwerg. Mhm. Und ja, dann haben wir das... Also wir haben das halt geschrieben und dann haben wir das aufgeführt. Ja. Jetzt wir haben das also alles selbst geschrieben und ja. Und ihr hattet heute Abend Premiere? Wir hatten gestern Abend. Gestern Premiere in Moorsbach? Ja. Da, und wie ist es angekommen? Ja, super. Die waren alle begeistert. Wie alt seid ihr eigentlich? Wir sind von ja, 9 bis 22 Jahre alt. Also eine ganze... Allerdings die 3, 4, 9-Jährigen, die sind schon am Schlafen. Ja, das müssen die ja auch. Ne? Ja, wie alt bist du? Ich bin 14. Du bist 14, also ihr seid eine ganz junge Truppe. Ja, klar. Eine ganz kreative Truppe. Mhm. Geht ihr denn, du hast gerade was gesagt von Tournee, geht ihr jetzt auch noch weiter in andere Orte oder Städte mit dem Stück? Ja, ist erstmal noch nicht geplant, weil wir erstmal gucken wollten, wie es ankommt. Mhm. Aber weiteres ist noch in Planung. Und wir sind auch wieder dabei, neue Sachen zu schreiben, also neue Reifenopern ja. und neue Stücke. Also wir sind schon kräftig am Schneidern. Ja, das ist ja nun doch eine schwierige Aufgabe, sowas zu komponieren und zu texten und sich sowas auszudenken. Ich könnte mir vorstellen, in so einer großen Gruppe gibt es da auch schon mal Zoff. Da sagt der andere, nee, die Idee ist schöner und der sagt das. Wie habt ihr da gearbeitet? Ja, also wie der Name schon sagt, viel Harmonie. Ja. Nicht wenig, sondern viel. Ja. Nein, also bei uns gibt es selten Streit, weil wir uns alle gut verstehen und wir haben alle viel Spaß. Und also das klappt alles wunderbar, wenn einer einen Vorschlag hat und also das gefällt eigentlich immer allen. Schneewittchen oder nur die Liebe zählt. Jetzt können wir natürlich keine Kostprobe hören, das geht nicht, ne? Ja, wir können euch was vorsingen. Ja, singt mal ein bisschen was ganz vor. Kurz. Ganz kurz, ja, bitte. 1, 2, 3. Hallo! Hallo! Wir sind Patrick und Co. La, la, la, la, la, la. Hallo! Hallo! Hallo! Also. Demian! Er hört mich überhaupt nicht mehr jetzt. Demian! Hey, das ist ja super klasse. Also ihr seid ja richtig voll in der Stimmung da. Ja, ja. Ich habe den Text, ich habe nur mal Hallihallo verstanden. Wie war der Text? Hallihallo? Wir sind vergnügt und froh. Ihr seid vergnügt und froh. Ja. Das finde ich sehr, sehr schön, dass ihr hier angerufen habt. Ja, und ich wollte noch sagen, wir sind alle deine größten Fans. Das finde ich super jeden geil. Tag deine Sendung. Super geil. Wir können und nicht in die Schule müssen. Ja. Wann gibt's die nächste Aufführung? Sollen wir noch ein bisschen Werbung für euch machen? Die nächste Aufführung gibt es so am 22. November. Ach, das ist noch lange hin. Ja, und das ist in der Nähe von Bonn bei Euskirchen. Ja, dann sollten wir vielleicht vorher nochmal telefonieren und so richtig super Werbung machen. Ja, damit klar. Da auch richtig viele Leute hinkommen. Ja. Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich alle nach Moorsbach. Macht ja. weiter so, ihr seid eine tolle Truppe, glaube ich. Und viel Erfolg mit eurer künstlerischen Arbeit. Ja. Tschüss zusammen. Ciao. Das ist ja sehr schön. Jetzt habe ich jemanden dran, da habe ich jetzt einen Zungenbrecher. Er oder sie heißt Myrüvet. Stimmt? Ja, genau. Das ist ein türkischer Name vermutlich. Ja. Mit so viel Ü, das kann nur türkisch sein. Genau. Myrüvet. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Zwangsverheiratung. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit, ja, da habe ich ja schon einige harte Storys hier gehört. Ja, ich denke mal, das gibt's immer noch hier in Deutschland und... Du bist jetzt 20 Jahre alt. Ich bin jetzt 20 Jahre alt. Bist du auch zwangsverheiratet worden? Ja, genau, letztes Jahr. Erzähl mal so ein bisschen darum, und wie das abging. Ja, wie das abging, kann man gar nicht in dieser kurzen Zeit so erzählen, weil da ging vieles ab. Wann hat man dir denn erzählt, dass da irgendjemand für dich ausgeguckt worden ist? Wie alt warst du da? Letztes Jahr war das und ja, ich wollte auch für meine Familie auch einen Gefallen tun, weil die wollten auch nicht, dass ich alleine zu Hause lebe, weil ich auch seit 3 Jahren schon eigene Wohnung habe. Mhm. Und ja, und dann haben die gesagt, ja, du sollst heiraten und so. Also die haben dich dann vor vollendete Tatsachen gestellt? Ja, ich war in der Türkei mit meiner Schwester und ja, und dann sollte ich von meiner Tante den Sohn heiraten. Aha, das hatten die sich schon so ausgedacht vorher? Ich denke mal schon. Und hatten das ausgekungelt? Ja, genau. Und dann haben die dir das gesagt und du fielst wahrscheinlich vom Hocker. Ja, ja, ich habe es dann gemacht. Ich wusste im Moment nicht, dann, was ich tun sollte, weil ich wollte meine Familie nicht verlieren. Aber jetzt denke ich mal... Stopp, Moment. Du hast es dann wirklich getan. Während des Urlaubs? Ja, genau. Hast du da zum ersten Mal diesen Jungen auch kennengelernt? Nein, ich kannte ihn ja schon. Das war ja dann dein Cousin, ne? Ja, genau. Darf man das? In der Türkei, ja. Darf man. Wie fandst du ihn denn vorher? So, wie war der Kontakt denn zwischen euch? Überhaupt nichts. Ich war nicht. Schon lange nicht mehr in der Türkei und dann wollte ich mal letztes Jahr halt zum unserem Dorf Urlaub machen und dann... Das ist ja. Dann passiert. Ja, so, dann hast du ihn da geheiratet. Ja. Aber das ist nur standesamtlich gewesen, nicht religiös halt. Wir hatten nichts miteinander, weil... Das heißt, du hast nicht mit ihm geschlafen? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Nein, hat denn das die Familie akzeptiert, dass ihr nicht miteinander geschlafen habt? Hochzeit war ja noch nicht richtig. Mhm. Weil wir waren ja noch nicht muslimisch verheiratet. Das sollte dann hier geschehen. Mhm. Dieses Jahr sollte es dann hier geschehen. Dann habe ich gesagt, nee, ich möchte denn nicht heiraten. Mhm. Halt richtig heiraten, muslimisch. Und ich lasse mich scheiden und ja... Und dadurch sind sie noch in meiner Wohnung eingebrochen. Deine Eltern? Ja. Mhm. Und wollten halt irgendwie alles, irgendwas halt mich drohen und so. Naja, und war eine harte Zeit. Jetzt bin ich auch ausgezogen von der Wohnung und jetzt wohne ich auch in einer anderen Stadt und bin weit weg von denen. Und aber das Verhältnis mit deinen Eltern ist zerrüttet. Ja, sehr. Ich habe keinen Kontakt mehr so. Mürold, erkläre mir dieses Phänomen bitte. So wie ich Türken bisher kennengelernt habe, sind das sehr herzliche und sehr herzliche Menschen. Ja, und haben, halt, lass mich sagen, wir haben einen sehr innigen Kontakt zu ihren Kindern. Oftmals sehr inniger noch, als Deutsche das haben. Warum tun diese Eltern ihren Kindern das an? Das ist ja brachial, das ist ja urzeitlich. Warum tun die das? Ich muss sagen, ich verstehe es heute noch nicht mal. Warum? Was ja auch das traurige Ende der Geschichte ist ja auch, dass ihr jetzt gar keinen Kontakt mehr miteinander habt. Überhaupt ne? nicht. Vermisst du denn deine Mutter und deinen Vater? Ja, ich vermisse auch meine Geschwister und so alle. Ich bin die Jüngste halt und ich vermisse sie. Ja, klar, aber und deine die wollen mich nicht sehen. Die Geschwister auch nicht? Nee, Wie erklärst du dir das wiederum? Die könnten dann nur auch ein bisschen moderner, sage ich es mal, sein. Und nee, die sind das nicht. Ich soll so sein, wie die es wollen. Kopftuch tragen und alles Mögliche. Und das heißt, ich bin halt ganz modern und ich kann einfach nicht so. Das heißt, die Geschwister haben sich dann entsprechend so verhalten. Die haben sich zwangsverheiraten lassen. Ja, genau. Mhm. Ja. Du bist nur schwarze Schaf der Familie und bist quasi ausgestoßen jetzt. Ja, genau. Weil ich mich auch gewehrt habe dagegen. Mhm. Hast du, ich habe auch schon Geschichten hier gehört, wo die für jungen Mädchen Angst um ihr Leben hatten. War es so krass bei euch auch? Ja, ja. So mit Messer und so war alles schon dabei. Das war alles dabei? Das ist deine eigene Familie mit Messern auf dich zu? Meine Mutter kam mit einem Messer und hat gesagt, bring dich um. Unglaublich. Ja, und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Dann bist du aber eine sehr mutige junge Frau. Ja, ich denke mal, weil ich auch gute Freunde habe. Und Hast du denn auch, bin ich sehr, sehr froh, dass ich die habe. Hast du denn auch türkische Freunde, die genauso denken wie du? Ja, meine beste Freundin Salim aus Hannover. Ja. Vielleicht hört sie mich ja. Also die türkischen Familien, die ich kenne, die sind ganz anders drauf. Deswegen hat mich das am Anfang immer gewundert, wenn ich sowas hörte und dachte, es sind Ausnahmen. Aber ich glaube, es sind keine Ausnahmen. Ne? Es ist noch, kommt noch sehr oft vor. Ja, kommt sehr, sehr oft vor. Doch. Mhm. Doch, ich erlebe es eigentlich fast jedes Jahr, dass da irgendwas passiert. Und Fühlst du dich jetzt denn ganz sicher und ist das Kapitel abgeschlossen oder hast du manchmal doch noch Angst, auf die Straße zu gehen und das ist jetzt gegessen, das Ganze? Ist die Scheidung denn absolviert? Ist das, seid ihr geschieden? Nein, noch nicht. Ich will es jetzt aber machen. Wie macht man das von Deutschland aus? Ich muss einen Anwalt in der Türkei nehmen. Mhm. Und ja. Mürovet, gib mir mal einen Tipp, einen Rat. Ja, bitte. Oftmals rufen ganz verzweifelte türkische junge Mädels hier an, mit genau dieser Thematik. Ich fühle mich dann immer überfordert, weil ich gar nicht weiß, was ich denen groß raten soll. Du hast das Ganze jetzt am eigenen Leib erfahren und kommst auch aus der Kultur. Gib doch mal den Mädels, die jetzt vielleicht auch zuschauen und zusehen, mal einen Tipp, wie sie sich verhalten sollen. Auf jeden Fall sollten die ruhig bleiben. Und nicht irgendwie, die sollten schon mit klaren Gedanken sein, so dass die wissen, was sie tun. Und sie sollten echt nie aufgeben und immer kämpfen, dass sie das erreichen, was sie wollen im Leben. Weil und was würdest du denen sagen, wenn sie wirklich Todesangst haben? Oh, Ja, ich muss sagen, ich habe ja auch Morddrohungen bekommen und ich habe trotzdem nicht aufgehört. Mhm. Also dein Motto ist da schon, das Ganze auch mit gewissen Risiken durchziehen. Ja, genau. Mhm. Ich habe noch eine Frage, wir spulen nochmal das ein bisschen zurück, als du dann in der Türkei deinen Cousin da gesehen hast und ihr euch gegenüber gestanden habt. Habt ihr dann darüber auch geredet und wie fand ihr das? Ich musste das tun, was meine Familie von mir verlangt hat. So irgendwie, ja, wir haben halt nur geredet, aber sonst war auch nichts. Hat er denn irgendwie dir mal zugeflüstert, ich finde das auch voll scheiße oder irgend so? Nee, das fand mich ja total super. Und ach, er wollte das? Ja, er wollte das. Mhm. Auf jeden Fall, aber naja, alle wollten das. Ja, und du hast dich hundsmiserabel gefühlt währenddessen? Ja, ja. War denn da für dich innerlich schon klar, dass du die Sache nicht endgültig durchziehen wirst? Ja. Mhm. Du konntest dich aber da in der Situation nicht dagegen wehren. Nee, ich muss sagen, weil ich wollte meine Familie irgendwie nicht verlieren. Mhm. Weil irgendwie, ich habe gesagt, das ist meine Familie, ich darf die nicht verlieren, aber... Hast du Hoffnung, dass sich vielleicht doch irgendwann nochmal alles einrenkt und du zu deinen Eltern nochmal einen guten Kontakt haben wirst? Nee, die sind sehr, sehr stur. Mhm. So... Doch, sehr, sehr stur. Wie traurig, ne? Wie traurig. Ja. Das war interessant, mit dir zu reden. Ja. Ich danke dir. Okay. Und wünsche dir alles Gute. Danke. Und bleib so eine couragierte Frau. Das gefällt mir sehr gut. Danke. Alles Gute. Okay, tschüss. So, Freunde, schon wieder Halbzeit. 1 Uhr 31 und 52 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Wir machen weiter. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit Domian, dem Talkradio vom Westdeutschen Rundfunk aus Köln. Heute Nacht sind wir ganz offen für euch und für alle eure Themen. Und wenn ihr Lust habt und Bock habt, mit mir zu reden, dann solltet ihr diese Telefonnummer hier wählen. 0180 5678 111. Und jetzt ein Hinweis in eigener Sache. Wir machen bald Sommerpause. Also nächste Woche gibt's noch Domian in altbewährter Form. Und dann vom 22.06. bis 21.08. gibt's die Domian-Sommerpause. Aber zwischendurch gibt's uns nochmal. Und zwar in geballter Form. Und zwar in der Nacht vom 4. Juli auf 5. Juli. Anlässlich des Christopher Street Days in Köln gibt es Domian Extra, so heißt die Sendung, wenn Schwule und Lesben auf die Straße gehen. Diese Sendung ist ein bisschen anders, so wie ihr das hier gewohnt seid. A, wird sie sehr lange dauern, etwa 3 Stunden, oder sogar noch ein bisschen mehr als 3 Stunden. Dann werden sehr viele Prominente mitmachen. Ihr könnt wie gewohnt hier bei mir anrufen und zu der großen Thematik Schwule und Lesben euch mit mir unterhalten. Und das ganz Besondere an dieser Sendung ist, ihr könnt zu mir ins Studio kommen. Das wünsche ich mir schon seit langem, dass ich euch mal kennenlerne. Ihr könnt zu mir ins Studio kommen und wir reden vis-à-vis miteinander. Ihr müsst eben euch dann nur auf den Weg nach Köln machen. Die Sendung wird nicht produziert hier in diesem Studio, sondern zentraler, mitten in der Stadt, und zwar in den WDR-Arkaden, Nähe der Südfahrt. Und das ist ein Schritt oder ein paar Schritte entfernt von der großen schwulen Disco Lulu. Also das werdet ihr alles noch genau erfahren. Und das ist in der Nacht vom 4. auf 5. Juli Domian Extra, wenn Schwule und Lesben auf die Straße gehen. Jetzt geht's aber weiter mit unserem Domian 1 Live Talk Radio. Victoria, 42 Jahre. Übrigens, diese Domian Extra Ausgabe, Victoria, kleinen Moment noch, wird parallel auch im WDR Fernsehen übertragen und hier im Radio bei 1 Live. Jetzt aber, Victoria, hallo. Hallo, Domian. Ja. Domian, ich habe mal eine Frage. Und zwar, es ist folgendes, ich habe einen Partner, 12 Jahre jünger, seit 1,5 Jahren. Mhm. und der hat Probleme, mich in den Genitalbereich anzufassen. Mhm. Meine Frage ist jetzt, ist es von Geburt an, ein Mensch kommt ja clean, sage ich in Anführungsstrichen, auf die Welt, ja. Nicht vorbelastet. Gibt es einfach Menschen, bei denen das ja einprogrammiert ist, oder kann es sein, dass das aufgrund von negativen Erfahrungen, Erziehung und so weiter ja verursacht ist? Also meine unmaßgebliche Meinung ist dazu, ich glaube nicht, dass das von Geburt an einprogrammiert ist. Hm. Das glaube ich nicht. Das wird schon irgendwelche Ursachen haben. Ja. Irgendwelche Gründe, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Hast du mit ihm darüber geredet, ob es früher bei anderen Partnerinnen ja. auch so war? Oh ja, das war ja das Erste. Man muss ja auch man hat ja auch dann Schuldgefühle und denkt, oh Gott, was ist an dir nicht in Ordnung? Mhm. Nein, das ist schon immer so gewesen, auch bei vorigen Partnerinnen. Und ich bin eigentlich sehr offen im Bereich Sexualität und habe mit ihm drüber gesprochen, weil ich ja auch schon Partner vorher gehabt habe. Und ja, es ist also so, gut, er macht's dann mal notgedrungen, Auge zu, durch da. Mhm. Aber man merkt also, es ist eine totale Abwehrhaltung da. Also was genau vermisst du denn? Was macht er nicht, was du gerne hättest? Naja, einfach mit zum Beispiel mit den Fingern stimulieren. Mhm. Also ich stehe nicht so auf Zungenmassage und so weiter. Mhm. Ja, aber das macht er auch nicht, ne? Ja, nein, also alles, was im Genitalbereich ist mit den Händen, macht er überhaupt nicht. Mhm. Wenn ganz, ganz selten und wirklich nur, sag ich mal, unter Druck in Anführungsstrichen, dass ich sag, also bitte mach mal und was hast du denn und wir können es ja mal wieder probieren. Also es läuft bei euch unterhalb der Gürtellinie nur der klassische Koitus. Genau, allerdings fantastisch, aber... Fantastisch. Ja. Was ist denn mit dem Mann los, Mensch? Der kann doch mal mit den Händen anfassen. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Ja, und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Auch nicht. Ist das eine Abneigung gegen was Weiblichen? Also wie gesagt, es ist also aber nicht so, dass ein Mensch so auf die Welt kommt und eine totale Abneigung hat. Also schwul ist er auch nicht, das habe ich auch schon raus. Ich glaube es eigentlich nicht. Natürlich kann man immer sagen, der eine steht auf sowas und der andere, also wenn er jetzt eine orale Abneigung hätte, ne, dann könnte ich schon eher mir vorstellen, dass er einfach nicht so drauf steht. Aber mit den Händen mal anzufassen, wenn man das schon nicht mag, also das ist ja nur auch nicht so ein Kompliment für dich, ne? Nee, eben. Das würde mich als Frau, wenn ich du wäre, auch ein bisschen ärgern oder verletzen sogar. Ne? Ja. Und es ist auch ein bisschen gemein, sag ich. Ich bereite es ihm also französisch und also alles Mögliche. Also du machst es ihm ganz wunderbar. Ja, also außer Sadomaso, da stehen wir nicht drauf. Das wäre genauso, als wenn du ein Widerwillen oder gar einen Ekel hättest, ihn an seinen Penis zu fassen. Ja, nee, habe ich überhaupt nicht. Ja, aber nicht mal so, das wäre andersrum dann so. Ja. Nee, habe ich überhaupt nicht, aber wie gesagt, das ist andersrum. Und ich habe es immer versucht, mit Geduld, mit Erklärungen, mit Fragen, warum, weswegen. Aber nach so langer Zeit, wie ihr zusammen seid, dann... aber dezidiert erklärt er das auch nicht, ne? Nein. Nein. Nee, auch nicht. Er sagt nur ganz einfach, er hat eine Abneigung in sich. Warum, weiß er aber auch nicht. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, woher kommt das? Ist es in Menschen so drinne? Victoria, könntest du ihn vielleicht überreden, dass er mal hier anruft? Ich würde mich mit ihm eigentlich ganz gerne unterhalten darüber. Ja, wir leben aber nicht zusammen, getrennt. Aha. Gut, das könnte in einer anderen Sendung mal passieren. Ja, also das würde mich schon interessieren, wenn er vielleicht die nächste Woche mal anrufen würde. Also was mich auch interessiert ist, ob es anderen Frauen, sag ich mal, auch so geht. Mhm. Ja. Können wir mal gucken, ob sich deine Frau meldet. Ja. Letztendlich hast du es aber akzeptiert. Du findest das nicht schön und du findest es ein bisschen traurig, aber du hast es akzeptiert. Ich habe ja auch noch selber zwei Hände. Und das heißt, während wir miteinander schlafen, sag ich mal, in Anführungsstrichen, besorge ich es mir selber. Mhm. Nur mein Wunsch ist es ganz einfach, es fehlt ganz einfach irgendwo, dieses Nonplusultra. Mhm. Ist er denn sonst so mit deinem Körper zärtlich? Streichelt er dich an den Brüsten? Ja, ist ein positiver Softie. Ein positiver Softie. Aber sobald es dann in die untere Region geht, dann... Ja, es ist vorbei. Ja. Hinzu kommt... Was ist das denn für ein alberner Kerl? Mann. Weiß ich nicht. Das Problem ist, ich bin ja nun auch schon über die 40, habe zwei Kinder und hätte gerne noch ein drittes Kind. Und er hat mich praktisch ein Jahr hingehalten und gesagt, ja, kommt noch. Mhm. Und jetzt auf einmal kam ich auf das Thema und sagte, du, ich habe jetzt mit dem Arzt gesprochen, das ist alles okay, grünes Licht. Und dann auf einmal die große Krise, in Gottes Namen, nein, bloß nicht so ein... windelscheißendes, schreiendes Biest. Mm. Ich dachte, Gottes Namen, was ist denn jetzt los? Mm. Ohne Kinder zu haben. Mm. Ja. Also da tun sich Abgründe auf. Ja, ja. In ihm, ne? Ja, aber sonst muss ich sagen, ein sehr, sehr lieber Mensch. Aber sonst ist okay. Ja, sonst ist er sehr okay. Also wir warten mal auf Reaktionen von vielleicht anderen Frauen. Ja. Ne, wie die damit umgehen. Ja. Und sehr interessieren würde mich wirklich, wenn du ihn überreden könntest, dass er mit mir mal redet. Ich würde es sehr gerne machen. Ja, mache ich gerne. Ja, Viktoria, alles Gute. Jo, danke ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt ist Rita dran. Rita ist 45. Ja, hallo Domian. Hallo Rita. Zuerst eine kleine Anmerkung wegen der Schwabenschwuchtel. Ja. Für mich ist es schwarzer Humor und es geht in Ordnung. Also du bist da gar nicht böse? Nein, auf keinen Fall. Und wenn du dich in die Seele von Herrn Klinsmann hinein denkst, findest du, dass es auch nicht verletzend ist? Nein, empfinde ich es nicht als verletzend. Also du meinst, man muss was mal hinnehmen? Ja, aber es gibt Menschen, die empfinden alles als verletzend. Ja, wie findest du denn, dass dieser hochoffizielle Verband Deutscher Fußballclub, oder wie heißt das da, jetzt juristische Schritte überlegt? Ja, weil das bei uns wahrscheinlich so üblich ist. Wie bei uns in Deutschland, meinst du? Ja, dass alles, was Humor ist, eigentlich als eine Beleidigung aufgefasst wird. Ja, und vielleicht sind Menschen, die besonders verklemmt sind, besonders schnell beleidigt. Ne? Stimmt. Könnte sein, ne? Ich empfinde ich überlege auch das mal so, ne? Mein Thema war folgendes. Am Mittwoch war der letzte Anrufer bei euch ein Manfred und er hat erzählt, dass ihn Strumpfhosen anmachen. Ja, ein extremer Strumpfhosenfetischist. Ja, genau. Ja, und der war ja schon ganz, ganz verrückt danach. Ne? Der konnte ja nur noch mit Frauen und Strumpfhosen. Und nachdem ich einen Freund habe, wo eben das Gleiche ist, wollte ich im Prinzip Kontakt haben mit diesem Mann. Ja. Und dass er dann eventuell Kontakt hat mit meinem Freund, dass man vielleicht auch mal drüber reden könnte. Ja, also du willst nur, dass die miteinander reden? Ja, eigentlich schon. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass er dagegen sein könnte. Aber halt, Moment, jetzt muss ich mal genau fragen. Dein Freund ist genauso drauf? Er ist genauso drauf. Wir kennen uns 6 Jahre, leben aber nicht zusammen. Ja. Aber es ist, wird immer mehr zum Problem. Kommst du denn, also es ist ein Problem? Es ist ein Problem. Oder kommst du dem sehr nach und kaufst immer schicke Strumpfhosen? Ja, das mache ich schon. Das machst du schon. Es war sogar so, dass er am Anfang zum Teil Strumpfhosen mit ausgesucht hat, weil alleine traute sich das nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir zusammen. Und er hat auch eine Vorstellung, dass unten keine Naht sein soll. Also alles ganz, ganz speziell, ne? Ja, ganz speziell. Aber diese Strumpfhosen musst du anziehen. Die muss ich anziehen. Mhm. Ist auch möglich, dass er sie anzieht. Man muss sie halt dann beim Zwickel mit der Schere reinschneiden. Sonst gibt es gewisse Probleme. Ja, naja, das ist klar. Achso, da kann es wirklich passieren, dass ihr miteinander schlaft, dass er hat eine Strumpfhose an, der Zwickel ist rausgeschnitten. Ja, das kommt weniger vor, weil das haben wir auch schon gemacht. Bloß in der Zwischenzeit ist es eben zum Problem, weil er eigentlich an nichts anderem mehr Lust hat, wie immer nur mit Strumpfhose. Und das geht dir mittlerweile auf den Geist? Es geht mir auf den Geist. Mhm. Es gibt Schwierigkeiten und er hat überhaupt nicht viel Interesse. Und er liebt eben den oralen Sex mehr wie jetzt miteinander richtig schlafen. Ja. Hast du denn den Eindruck, dass diese Entwicklung bei ihm dazu führen könnte, dass eure Beziehung vielleicht dadurch kaputt gehen könnte? Ja, würde ich schon sagen, weil es eben indirekt viele Streitereien dann gibt wegen Dinge, die wo es normalerweise keinen Streit geben dürfte. Dann hört es auf, lustig zu sein. Weil es ist so, wenn wir auch im Urlaub fahren, dann ist es halt nicht, dann habe ich immer gehofft, dass es anders ist im Urlaub wie normal. Aber ihr müsst wahrscheinlich dann 3 Koffer Strumpfhosen mitnehmen. Nee, die kann man ja dort kaufen. Die kann man dann auch da kaufen, ja. Aber ja nicht im Urwald fahren, irgendwo tut er mir leid, möchte ich sagen, er ist auch jünger, 10 Jahre. Und hat sehr spät Erfahrungen mit Frauen. Empfindet er das denn zunehmend auch als belastend und problematisch? Nein, er verteidigt es voll. Und aber wenn er dich verliert deshalb, dann... ich weiß nicht, ob wenn mal eine Sendepause war, dann hat er mich schon wieder angerufen und ich habe schon gemerkt, dass er die Beziehung nach wie vor will. Bloß ich habe das Gefühl, es geht ihm eigentlich immer nur um ihn und es geht nie um mich. Und wenn ich versuche, ihm das klar zu machen, dann versteht es irgendwo nicht. Und klingt auch alles problematisch, Rita. Ja. Klingt also fast so, dass ich da auch jetzt sagen würde bei euch, dass ihr, wenn er das mitmacht, das ist die große Frage, auch mal zu einem Berater gehen solltet. Nie im Leben würde er das machen. Niemals. Er verurteilt überhaupt solche Sachen, auch wie deine Sendung. Mhm. Wenn ich ihm da was erzähle, dann sagt er will es nicht wissen, weil ihn interessiert nicht, was Leute für Probleme haben. Mhm. Und er selber kann auch mich nicht verstehen, dass ich mit anderen Leuten über Probleme rede. Rita, dann bin ich aber ganz skeptisch, dass er sich darauf einlassen würde, einen Kontakt herzustellen zwischen ihm und dem Anrufer von am Mittwoch. Ja, wenn aber ich jetzt zuerst mit diesem Mann rede und... Also gut. Vielleicht kann man da irgendwas arrangieren, weil es ist so, nur wenn er weiß, dass es, wie soll ich sagen, dass es über mich direkt geht, dann ist er vielleicht sauer. Weil in der Zwischenzeit macht es ja so, dass er auch sich Kontaktmagazine kauft, entsprechende, auch über Transvestiten, weil da hat er jetzt die Hoffnung, dass er eigentlich das kriegt, was er will. Mhm. Also, und da hat er auch eine Enttäuschung erlebt. Bin da ein bisschen skeptisch, aber ich bin dir gern behilflich, einen Kontakt herzustellen zwischen dir und diesem Mann. Und vielleicht kann sich dann irgendetwas ergeben, vielleicht die erste Strumpfhosen-Fetischisten-Selbsthilfegruppe oder sowas. Das gibt es eben sehr wenig, ja. Ja, glaube ich. Schon immer schlau gemacht, aber... Man hört es fast nie und wie ich das gehört habe, ich bin fast ausgeglitzt. Also, du wirst von uns hören. Wir werden den Anrufer benachrichtigen und wenn er Interesse hat, dann werden wir den Kontakt herstellen. Ja, das wäre ganz toll. Das machen wir und wir hoffen alle, dass da vielleicht dann auch was bei rumkommt. Auch für eure Beziehung besonders natürlich. Ja, ich versuche alles. Viel Glück, Rita. Gut, danke. Tschüss. Und macht weiter so. Ja. Ne? Super alles. Tschüss. Danke, tschüss. Jetzt ist der Gerd. Gerd ist 42. Ja, genau. Hi. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ja, endlich muss ich ja mal einer trauen, was gegen den Harald Schmidt zu sagen. Ja, leg mal los. Also ich fand das nicht so toll, was er da gemacht hat. Ne? Warum nicht? Ne, finde ich ein bisschen daneben. Hast du es denn in der Sendung bei ihm auch gesehen? Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Das heißt, du bist gar kein Schmidt-Gucker und kein Schmidt-Fan. Ich war früher ein Schmidt-Fan, als er noch die Sendung Schmidtenander gemacht hat. Das liegt Ewigkeiten zurück. Ja, und das war wirklich klasse, was er da gemacht hat. Früher war ja überhaupt alles besser, ne? Nö, will ich nicht sagen. Nee, nee. Das nicht, aber das hatte qualitativ hatte das mehr, als es heute hat. Weil das, was er heute macht, ist doch ziemlich den Amerikanern nachgeäfft. Weil wenn du dir mal das Original anguckst auf NBC, der Jay Leno... Das wirkt alles viel spontaner und viel abgefahrener als das, was Harald Schmidt macht. Also ich finde, Harald Schmidt ist unser Original hier in Deutschland. Oh, weiß ich nicht. Nee. Das ist nachgemacht. Das ist einfach nachgemacht. Lass uns nicht allgemein über Schmidt reden. Lass uns reden über diese Geschichte mit der ich finde diesen Begriff ja auch wunderbar, mit der Schwabenschwuchtel. Ja, aber hast du auch das Bild gesehen, was man da dazu gemacht hat? Da Berti Vogts mit einer Domina und so. Finde ich schon ziemlich scheiße, ehrlich. Also... Ich meine, wenn man prominent ist, muss man halt immer damit rechnen, dass man im Rampenlicht steht. Ja. Aber irgendwo hast du doch auch einen Anspruch auf deine Persönlichkeit. Mhm. Erinner dich mal an die Affäre mit der Bettina Böttinger, die ja also, wo er ja wirklich die übelsten Sachen rausgeholt hat. Mhm. Und ich fand das klasse, als sie in seine Sendung gegangen ist, habe ich mir auch extra angeschaut. Mhm. Nur ich wäre da nicht aufgestanden, ich hätte ihm eine gescheuert. Mhm. Ja? Ja, also ich finde es ziemlich übel, was er da zum Teil macht. Und es ist ziemlich unsere Schublade. Also ich muss ja sagen, ich achte, respektiere Bettina Böttinger sehr. Ist eine tolle Talkerin, tolle Frau. Mhm. Dennoch musste ich auch sehr lachen, was Herr Schmidt da mit ihr und über sie gesagt hat. Ach, weiß ich nicht. Muss man über sowas lachen? Ich hab gelacht, also... Ich weiß nicht. Ich hab nicht lange drüber nachgedacht. Nee, wo sind da die Grenzen? Wo fängt's an und wo hört's auf? Ja, das ist natürlich immer beim Humor genau die Frage. Ne? Und da tun wir Deutschen uns doch ziemlich schwer mit. Ja, aber das ist doch jetzt genau wie so ein Punkt. Das ist das nicht wieder typisch deutsch, dass man da gleich griesgrämig drauf reagiert und sagt, das darf man so nicht sagen. Nee. Also ich habe auch mit diesem DFB habe ich auch nichts am Hut. Und, findest du es denn richtig, dass die jetzt da groß Klage einreichen und den armen Harald Schmidt vor Gericht zerren? Moment mal, der arme Harald Schmidt, also... So arm ist er nicht. Naja, ich meine es jetzt nicht auf die Finanzen bezogen. Und er verdient eine Menge Kohle damit. Okay. Und, ja, aber im Ernst, findest du es richtig, dass er jetzt vielleicht sogar ein Verfahren rollen wird? Ja, also ich weiß nicht, was in Amerika passiert würde, wenn man dann Michael Jordan als Schwuchtel bezeichnen würde. Mhm. Ich glaube, da würde sich jeder Sender überlegen und würde vorher sagen, pass mal auf, sag das mal vielleicht besser nicht. Mhm. Der ruiniert uns am Ende. Aber es ist ja so im Kontext einer Satire gelaufen, ne? Eines Spaßes. Also für mich ist eine Satire was anderes. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen anderen Geschmack. Vielleicht und wie gesagt, das, was er vorher gemacht hat, der Harald Schmidt, das war spitze. Mhm. Aber was er jetzt macht... Vielleicht liegt es auch daran, dass man da immer voreingenommen rangeht. Ich bin ein absoluter Schmidt-Fan und sehe ihm fast alles nach. Du bist es nicht mehr und bist dann vielleicht auch kritischer mit all dem, was er da macht. Ne? Dann sag mir doch mal, wo diese Qualitätssprünge herkommen. Vorher beim Schmiteinander, super, toll, klasse. Ich sehe die Qualitätssprünge gar nicht so sehr. Ich finde das eine grandiose Leistung, was der da allnächtlich auf Sat 1 macht. Ich meine, dafür hat er ja sein Team, die schreiben ihm die Sketche. Dennoch. Er ist wirklich der für mich der brillanteste Entertainer in Deutschland. Weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Also, also kann ich deiner Meinung nicht anschließen. Wir werden die großen Boulevardzeitungen weiterverfolgen. Ich meine, das ist sowieso nur ein Sturm im Wasserglas. Ja, ich glaube, die Kicker, die lachen sich da eh drüber schlapp. Also, wenn Lothar Matthäus oder Herr Klinsmann Standing hätten, dann würden die sich ja mal einladen lassen in die Late Night Show. Das wäre natürlich spektakulär, ne? Nee, weiß ich nicht. Die Publicity würde ich im Haarschutz nicht geben. Da können die das ja machen, was Bettina Böttinger nicht gemacht hat. Die könnten ihnen einen scheuern dann. Nee, ist vielleicht auch nicht das Richtige. Sollte man vielleicht nur mit Verachtung strafen. Ja. Weil ich denke auch auf der anderen Seite so, Sat.1 überträgt die Bundesliga. Mhm. Sat.1 würde von mir, wenn ich Fußballer wäre, die würden von mir kein Interview mehr kriegen. Ja, also du bist da sehr streng, ich mag schon. Mann. Ja, warum? Also. Ich weiß nicht, wie würdest du denn reagieren, wenn man über dich irgendwelche Sachen konfrontieren würde? Wenn man hier sagen würde, hier sitzt die 1-Live-Schwuchtel oder so, wäre mir das scheißegal und ich würde drüber schmunzeln und das wäre gut dann. Ja, okay, du bist so offen, du kannst damit leben, aber ich weiß nicht, ob man unbedingt jeden in die Öffentlichkeit zerren muss und den als Schwuchtel bezeichnen muss. Na gut, irgendwo hat jeder seine Persönlichkeit. Und deine Meinung ist klar. Und das fehlt in Deutschland ein bisschen. Ich sag's nochmal, Sat.1 und RTL und wie die ganzen Sender heißen, in Anführungsstrichen, Gänsefüßchen oben, das sind für mich Schweinesender auf Deutsch gesagt. Okay. Lieber Gerd, danke für deine Meinungsäußerung. Alles klar, mach weiter so, ne? Tschüss. So, Karin, 29. Ja, hallo. Dein Thema. Mein Thema ist auch Harald Schmidt. Dein Thema ist auch Harald Schmidt. Ja, ganz genau. Und wie ist deine Meinung? Meine Meinung ist, dass der Fußballverband es da völlig übertreibt und dass er damit überhaupt gar keinen Humor beweist. Mhm. Und Harald Schmidt sagt ja auch immer, jeder hat ein Recht darauf, verarscht zu werden. Ja. Behinderte, Ausländer und auch der Klinsmann. Ja. Das denke ich und ich finde, dass das einfach nicht von Humor zeugt. Und ich habe auch schon im Vorgespräch gesagt, ich würde mich geschmeichelt fühlen, wenn ich Harald Schmidt so wichtig wäre, dass er über mich einen Witz reißt. Ja, das finde ich allerdings auch. Das sollten die Jungs sich mal hinter die Ohren schreiben, ne? Dass Harald Schmidt sich herabbegibt, ne? Und genau, über sie so redet. Genau. Also findest du den ganzen Tarar auch völlig überflüssig? Völlig übertrieben und im Gegensatz zu meinem Vorredner muss ich sagen, ich bin Bettina Böttinger Fan und ich bin Harald Schmidt Fan und ich fand also die Reaktion von Bettina Böttinger in der Sendung damals sehr unprofessionell. Man kann ja Fan von beiden sein, ne? Genau. Das funktioniert ja auch. Spricht ja nichts dagegen, ja, ne? Ja, ganz genau. Ich bin jetzt auch wirklich gespannt, wie es weitergeht. Ob das wirklich ein Sturm im Wasserglas ist, ob das nächste Woche vergessen ist oder ob es hochgekocht wird von Seiten des Fußballbundes. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das hochgekocht wird. Jetzt haben sie angefangen, jetzt werde ich denken, jetzt müssen sie das auch durchziehen. Also auf jeden Fall hat Harald Schmidt eine wunderbare Werbung dadurch und wir gönnen es ihm alle. Ja, ich glaube, wenn da der Fußballverbund gar nicht reagiert hätte, würde heute kein Mensch drüber reden. Mit Sicherheit, ja. Also wir verfolgen das Ganze gemeinsam alle weiter. Ne? Ganz gespannt. Danke für deinen Anruf. Gerne. Tschüss, Karin. Jetzt ist Matthias dran und Matthias ist nicht 18 Jahre alt. Auch 20 Jahre alt. Nicht 19, sondern 20 Jahre alt. Hallo. 20 Jahre alt, ja. Also ich finde das absolut cool, was der Harald da macht. Mhm. Und da sollte sich der DFB mal nicht so aufregen. Also ich meine, wenn sich einer drüber aufregen könnte, dann wäre das Jürgen Klinsmann. Aber der regt sich nun mal nicht drüber auf. Also sollen die den doch mal ganz in Ruhe lassen. Also Harald Schmidt soll auf jeden Fall so weitermachen. Klinsmann hat sich, soweit ich weiß, natürlich nicht öffentlich dazu geäußert. Ja, ne? Natürlich nicht, nur der DFB. Und aber ich meine, was haben die mit dem Jürgen Klinsmann zu tun? Ich meine, klar, ich meine, ja, die sind natürlich in der deutschen Nationalmannschaft, das ist klar. Aber Lothar Matthäus hat sich, habe ich heute irgendwo gelesen, sehr despektierlich über Harald Schmidt geäußert. Er würde diese Sendung nie anschauen. So etwas schaue ich mir. Lothar Matthäus, der soll mal froh sein, dass er überhaupt noch bei uns mitspielen darf. Dass er da mitspielen darf, das sehe ich allerdings auch so. Ja, das also, ich meine, ich hätte nicht aufgestellt. Er ist alt, ich meine, er kann zwar noch spielen, aber er ist viel zu langsam. Wir wollen mal ihn genau scharf unter die Lupe nehmen, ne? Ob er auch noch was bringt. Ich nehme ihn schon seit längerem unter die Lupe. Er ist also wirklich zu langsam. Man hat ihn jetzt bei dem Pokalendspiel gegen MSV Duisburg gesehen, wo der Salou das erste Tor geschossen hat. Ja. Und Matthäus war für ihn verantwortlich. Und war, also der Salou hat ihm... Also da wäre ich auch beinahe von der Couch geflogen, als ich das gesehen habe und gesagt, der Matthäus, diese lahme Socke. Ah ja, ich meine, er hätte viel mehr machen müssen. Ja, so sieht es auch aus. Ja, er hätte ein Stückchen schneller sein müssen, aber er ist halt zu alt. Ich meine, er soll vielleicht, ich meine, es gibt ja immer so Seniorenliga, ich meine, wo Uwe Seeler und so, wo die Leute mal... Gute Idee. Ja, ich meine, da soll er mal mitspielen, aber nicht bei uns in der deutschen Nationalmannschaft. Matthias, war das dein Thema? Ja, das war eigentlich nicht so mein Thema, aber ich sehe gerade die Uhr. Ich meine, wir haben gerade noch 5 Minuten. Kümmere dich mal nicht um die Uhr, sondern sag ja, mal alles klar. Ja, alles klar. Ja, ich meine, mein Thema war eigentlich so die WM und was da drumherum abläuft. Ja. Ja, halt, wir feiern jetzt eigentlich seit Mittwoch, also seit Beginn der WM feiern wir hier. Mhm. Wer ist wir? Ja, wir sind noch 7 andere und manchmal sind es weniger, manchmal sind es mehr. Also eine Gruppe von Jungs oder ist es gemischt auch? Nein, Jungs. Jungs. Jungs. Jungs. Also ihr kauft euch ein Fässchen Bier. Auf dem Balkon wird gegrillt und... Ja, ein Fässchen Bier ist ein bisschen zu wenig. Wir kaufen uns Kästen Bier. Also wir haben jetzt seit Mittwoch, glaube ich, so um die 6 Kästen haben wir Platz gemacht. Welches Spiel fandst du am spannendsten bisher? Bis jetzt war am spannendsten auf jeden Fall Italien-Chile. Italien-Chile. Das war am spannendsten. Hattest du so getippt, dass es so ausgehen würde vielleicht? Nee, ich hätte es auf jeden Fall nicht so getippt. Also ich hätte für einen klaren Sieg Italien getippt, aber eigentlich hätte Chile verdient gewonnen. Ihr habt ja dann wahrscheinlich einen irrsinnigen Benzinkonsum, wollte ich schon sagen, Bierkonsum, ne? Ja, das auf jeden Fall. Wir haben auch in jedem, also meine Mutter ist zurzeit weg, also ich wohne noch bei meiner Mutter und die ist zurzeit halt auf Geschäftsreise und wir haben halt hier fast in jedem Zimmer einen Fernseher und sind halt alles am Saufen. Ihr seid immer zum Saufen, nur ist aber nicht immer zu Fußball im Fernsehen. Was macht ihr denn dann zwischendurch? Es ist eigentlich immer Fußball. Ja, dann tun wir halt schlafen. Schlafen, trinken und dann halt mal irgendwann aufstehen und ein paar Leute gehen wieder Bier holen. Also sind denn die sind aber nicht permanent bei euch, die Jungs? Nee, nicht permanent. Es wechselt halt immer. Mal sind es mehr, mal sind es weniger. Ja. Aber also permanent sind ein paar Leute immer hier. Wird denn dann nur über Fußball geredet oder gibt es auch schon mal andere Themen inzwischen? Ja, es gibt auch andere Themen natürlich. Nämlich was? Ja, Frauen. Ich meine, das Thema, wenn keine Frauen da sind, dann redet man halt über Frauen. Ja, Und da wird zwischendurch auch schon mal Piep geguckt, sofern ein Piep kommt? Ja, nee, Piep wird eigentlich nicht geguckt. Es wird eigentlich, also wenn wir jetzt halt nicht Fußball-WM-Spiele sehen, dann sehen wir halt Basketball, ja, wie zum Beispiel heute Abend, heute kommt wieder ein Basketball-Finalspiel auf DSF. Mhm. Das gucken wir dann und dann wird wieder mal gepennt und dann kommen auch schon wieder Vorberichte. Also man kann eigentlich permanent Fußball gucken. Also es ist eine richtige Session, ne? Ja, kann man sagen, auf Moment. Jeden Fall, ja. Wenn ich bei mir aus meiner Wohnung gucke, sehe ich auch in so verschiedene Wohnungen rein und da ist auch sind immer irgendwelche Gruppen am Bier trinken, am Essen und ich sehe die Fernseher laufen. Ja, das ist natürlich klar. Auf welches Spiel freust du dich besonders? Ja, also ich freue mich auf jeden Fall jetzt erstmal auf das Spiel Deutschland-USA, weil ich meine, wir haben echt eine ziemlich harte Gruppe und ich bin auch skeptisch, dass wir die Vorrunde überhaupt überstehen, weil wir haben also mit die stärkste Gruppe. Mhm. Überhaupt denkst du, dass wir nicht so weit kommen werden? Nee. Also ich denke schon, also wir haben auf jeden Fall das Zeug dazu, Weltmeister. Meinst du? Weil, ja, natürlich. Mhm. Wir haben den besten Sturm, wir haben auch eine der besten Abwehren. Wer ist denn der größte Konkurrent deiner Auffassung oder eurer Auffassung nach für Deutschland? Der größte Konkurrent ist, ja, wäre als erstes erstmal Brasilien. Ja, danach würde Frankreich, ich meine, die haben heute auch einen guten Überraschungssieg geschafft. Die haben jetzt auch, denke ich mal, ziemlich gutes Selbstvertrauen. Ja. Und, naja. Also Brasilien ist schon ein sehr scharfer Gegner. England, die werden bestimmt auch gut beikommen. Hey Domian, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Was denn? Kannst du mal winken? Winken? Ja, wink doch einfach mal in Fernseher. Warum soll ich winken? Mach es doch einfach mal. Wem soll ich denn winken? Ja, uns allen. Also, ja, jetzt nur mir. Ich meine, die anderen. Die anderen sind ja gar nicht. Das ist ja albern, wenn ich jetzt hier alleine winke. Wink mir doch einfach mal. Das ist ja so, wie die Mutti zu Hause winken würde. Ja, hallo. Ja, nee, ich meine, das wollte ich immer mal sehen. Halt. Matthias, viel Spaß beim Fußball. Ja, ich wünsche dir Sauft euch nicht zu sehr die Birne zu. Ach nee, wir machen dann eine Nachentgiftung oder so. Aber so ein bisschen muss ja auch sein. Ah ja, klar. Alles Gute. Ja, ich wünsche dir auch viel Spaß weiter bei deiner Show. Vielen Dank. Die ist echt locker, ja? Grüß die anderen Jungs. Ja, mach ich. Tschüss. Ja. Ciao. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Mein Team, ich bedanke mich herzlich bei Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Leo Scholten, Axel Rottländer, Marco Rösseler, Katrin Heckmann, Andrea Feist, Petra Grützmann und Bettina Altenkamp. Unsere Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Der Tag X und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag des Mannes bestes Stück. Was ist das eigentlich? Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende und wir sind Montag wieder da. Bis dann, ciao, ciao.